Hallo und willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Ja, hallo und mit Nils. Hallo. Ja, diese Woche gibt's was auf die Mütze mit einem deiner Lieblingsspiele, glaube ich, oder? Ja, definitiv. Street Fighter. Wir spielen Street Fighter 2, wohlgemerkt. Genau, oder Super Street Fighter 2, oder... Ja, also da ist ja so das Erste, was man hier gleich, glaube ich, ein bisschen angehen kann, ist Street Fighter 2 bedeutet ja noch nicht viel an sich. Ja, da ist ja irgendwie, da hat man ja die Auswahl zwischen gefühlt 20 Spielen, wenn man das sagt. Ja, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, aus dem Kopf. Und wenn ich in die Liste gucke, ähnlich aus. Ja, also da gibt es diverse Adjektive von super bis hyper über nichts und dann gibt es hinten dran noch irgendwie Turbos und Hypers und New Challenges und was nicht alles. Also ich verliere da immer sehr schnell den Überblick, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich muss auch immer ein bisschen gucken, wenn ich bestimmte Spiele mir angucke, welche Version das jetzt ist und was dann in dieser Version nochmal neu war. Beziehungsweise anders war zu den anderen Versionen. Ja. Später ist das ja einfach, aber am Anfang ein bisschen. Also es gibt halt Street Fighter 2, The World Warriors, das war so der erste Teil, 8 Kämpfer, 4 Endgegner. Genau. Wovon man auch nur die 8 spielen konnte und im Zweispielermodus auch nicht gegeneinander denselben Charakter. Mhm. Außer in der Super Nintendo-Variante mit einem Cheat. Ja, also ich habe mir das für das iPhone jetzt irgendwie geholt. Und da gibt's ja diese Collection, wo irgendwie mehr oder weniger alle drin sind. Und da habe ich mir auch mal World War Warriors gespielt zur Vorbereitung auf die Sendung. Und war dann schon überrascht, wie das mal aussah. Weil ich kannte das nur so in den späteren Inkarnationen dann so mit Turbo und sowieso HD-Remix noch dran und das nicht alles. So und so präsent war mir dann die Originalausstattung in Anführungszeichen auch nicht mehr. Ja, es sieht noch sehr 16-bittig aus, noch sehr Anfang 16-bittig. Ja, ja. Und das hat echt begrenzt so, also irgendwie, wie du richtig sagst, diese 8 spielbaren Figuren und dann eben noch 3+1 Endgegner quasi. Das ist schon ein bisschen, also wenn man so aktuell ist und oder zumindest spätere Prügelspiele so gewohnt ist, dann ist das schon so ein bisschen dürftig. Ja, wenn ich mir anschaue zum Beispiel... Gott, wie heißt es? Capcom versus SNK 2. Zum Beispiel, ich glaube, da hat man irgendwie so gefühlt 40 Kämpfer zur Auswahl. Mhm. Und auch in der modernen Super Street Fighter 4, weil ich persönlich leider nicht gespielt habe, hat man auch so 20 bis 30, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber damals 8, Mortal Kombat hatte 7, glaube ich. Plus 2 Endgegner und das hat halt 8 plus 4 Endgegner, aber das haben sie ja dann... Weil sich Mortal Kombat irgendwie in meinem Kopf als mehr angefühlt hat, aber jetzt, wo du es sagst, sind das ja auch nicht mehr in Wirklichkeit. Ja, das war dann bei 3 oder Ultimate Mortal Kombat 3 oder so, wurde das dann richtig viel. Das stimmt, ja. Und dann kam ja die Champions Edition ein Jahr später, also 91, sprich 20 Jahre her, okay. World Warrior. Mhm. Ein Jahr später kam ja dann die Champions Edition, womit dann beide Leute eigentlich mal die gleichen Charaktere spielen konnten und die Bosse wurden spielbar. Genau. Sprich Balrog, Vega, Sagat und M. Bison. Mhm. In der Reihenfolge im westlichen Spielen. Ja. In Japan hießen sie ja ein bisschen anders. Richtig. Und wie hieß denn der Bison gleich wieder auf Japanisch? Das war doch auch... Das war Balrog. Stimmt, die Verwechslung am Start, richtig. Balrog war Vega ist Balrog. Bison ist Vega und Balrog, also der Boxer ist Bison. Der Typ mit der Spanier mit der Klaue ist Balrog. Nein, Ihr seht, ja, also die Geschichte von Street Fighter 2 eine Geschichte voller Missverständnisse. Also der letzte Endgegner heißt in Japan Vega und M. Bison im Westen und der Boxer heißt Balrog im Westen und M. Bison in Japan. Ja, und was natürlich noch viel verwirrender ist auf Japanisch, weil da spricht man den natürlich auch noch Vega statt Vega, weil der Unterschied zwischen V und B da nicht so stark ist. Ja. Und dann fangen die irgendwie Bison, Balrog und Vega irgendwie alle mit B an und dann wird's endgültig seltsam. Ja, und der Grund, also das hat mehr so Gerüchtestatus. Der Grund, warum der Namenswechsel damals durchgeführt wurde, war, dass M. Bison wohl etwas zu nah an Mike Tyson dran war. Ja, und dass halt für einen Boxer man Sorge hatte, dass es da zu rechte Schwierigkeiten kommen könnte. Hatte zu dem Zeitpunkt Mike Tyson irgendwie schon für Nintendo Dings unterschrieben? Sein, weil Mike Tysons Punch-Out ist ein NES-Spiel. Stimmt. Ja, insofern war das natürlich noch akuter in Sachen Verwechslung und Rechte und so. Hätte vielleicht sogar Nintendo dann geklagt. Aber das wäre ja auch in Japan ein Problem gewesen, oder? Stimmt eigentlich. Aber vielleicht kennt ihr, keine Ahnung, was da die Abwägung war. Weil, ich meine, Anwälte hat der Mike Tyson auch für Japan im Zweifel. Ja, aber, auf jeden Fall. Die Namen wurden getauscht angeblich, oder so sind es die Gerüchte, die ich schon lange kenne, dass es halt irgendwie dieser Mike Tyson, dass das zu nah an Mike Tyson dran ist für den Boxer. Okay. Ja. Genau, aber wie du es richtig sagtest, man konnte dann eben in dieser Championship Edition dann auch alle gegeneinander spielen, inklusive eben doppelte Gegner quasi. Also genau. Ken gegen Ken und Ryu gegen Ryu und so weiter. Ja. Und Zangief und der Honda, die können sich irgendwie während ihrer Special Moves bewegen. Das war mir als Unterschied auch nicht so bewusst. Ja, na, Honda hat ja diesen Special Move mit dem mit diesen 1000 Schlägen und Zangief hat den Lariat, womit er sich so dreht und die können sich dann bewegen. Die können sich dann nach links, nach rechts bewegen. Ah, verstehe. Was halt einen Unterschied macht. Ja, die fühlen sich auch sehr stationär an, wenn man sie so spielt. Ja, obwohl Zangief, also ich habe mal bei einem Der Evo, hat halt unglaubliche Reichweite, aber trotzdem relativ. Ne, ich habe mal bei einem Evo-Video, also Evo ist so eine Meisterschaft zu Prügelspielen. Mhm. So hat so ein bisschen Weltmeisterschaftsstatus. Also wenn man irgendwie so krasser Spieler für Street Fighter, für die modernen Street Fighter-Teile und Marvel vs. Capcom und ähnliches ist, geht man halt zur Evo. Mhm. Da kann man dann auch die ganzen Größen treffen wie Daigo und Justin Wong und so. Mhm. Da meinten sie halt so, mit einer der krassesten Sachen, die man mit Zangief machen kann, ist einfach auf den Gegner zuzulaufen. Das erzeugt schon genug Angst. Weil der halt Reichweite hat und wenn er dich halt wirft, dann hast du ein echtes Problem. Ja. Dann tut's halt weh, vor allen Dingen, wenn er anfängt, mit Superkombos zu werfen. Ja, ist auch, also finde ich auch einen der nervigeren Gegner, so, egal was man spielt fast. Ich finde den eigentlich total easy in der Regel. Findest du? Ja, ich habe mit dem kein Problem. Was spielst du denn normalerweise so, dass du mit dem kein Problem hast? Ich spiele normalerweise, ich habe mich irgendwie auf Ken und Duo eingeschossen. Ja, also ich würde immer gerne geil spielen. Mhm. Also den Amerikaner mit den Charge Attacks. Mhm. Bei dem ich erstmal, also Charge Attacks, für die den Kram weniger spielen, sind halt, also man hat in Street Fighter ja so diese zwei klassischen Methoden, Special Moves auszuführen, entweder so Kreise, Viertelkreis, Halbkreis, voller Kreis oder halt 2 Sekunden eine Richtung halten, in die Gegenrichtung drücken und Schlag oder Tritt, halt je nach Special Move. Und das Ding ist, dass geil, also weil ich Ewigkeiten gebraucht habe zu verstehen, dass geil eigentlich ein defensiver Charakter ist, durch diese Charge Attacks, wenn man halt nicht damit auf den Gegner so zuläuft. Und was man halt bei den Menschen beherrschen muss, ist quasi aus dem Sprung heraus, also im Sprung zu chargen. Und das kriege ich nicht hin. Okay. Also damit man halt direkt, wenn man springt und landet, sofort einen Flashkick machen kann. Und solche Scherze. Ja. Deswegen finde ich den relativ schwer, aber ich finde ihn irgendwie ganz cool und deswegen würde ich den gerne besser spielen können, aber ich stelle mich zu doof an. Und in der Regel bleibe ich dann bei Ken und Ryu für bei Street Fighter. Verstehe. Wobei, die machen eh keinen Unterschied, dass man da spielt, oder? Also. Doch, die schon? Machen so ein bisschen, die gehen mit den späteren Teilen, gehen sie auseinander. Also umso später die Teile, umso weiter gehen sie auseinander und sie gingen, also man merkt es am Anfang nicht, in Turbo fing es dann an, dass sie richtig auseinander gehen, also okay. Dass dann so bestimmte Moves sich anders verhalten. Ich kann es jetzt so aus dem Kopf nicht direkt sagen, aber du hast dann andere Animationen, die auch dazu führen, dass die gegebenenfalls länger brauchen oder kürzer brauchen. einige Special Moves ändern sich. Also zum Beispiel bekommt ein Super Street Fighter 2 Adu einen Feuerball, der den Gegner verbrennt, während Ken so einen flammenden Dragon Punch hat. Okay. Und die Super Specials sind halt auch unterschiedlich. Verstehe. Aber gute Überleitung im Prinzip jetzt zu den nächsten Street Fighter Teilen in unserer Reihe, nachdem wir jetzt bei Champions Edition gerade war. Du hast gerade gesagt Turbo und Hyper Fighting. Ja. Ja, Turbo wird dem Namen einfach gerecht, ja, ist schneller. Ja. Ja. Auf dem Super Nintendo konnte man, glaube ich, noch auf dem Super Nintendo konnte man noch in Sternen die Geschwindigkeit einstellen. Mhm. Der Automatenversion ging das nicht. Mhm. Und also ich kenne es auch von anderen Teilen so, dass man dann mit Sternen die Geschwindigkeit einstellen kann. Okay. Und die zusätzlich, also die Spieler müssen wohl ziemlich rumgejammert haben damals, dass das Spiel einfach zu langsam ist. Und es gab dann wohl auch Bootleg-Versionen, wo dann quasi Leute sich das Modul genommen haben. Oder nicht das Modul, also die Hardware-Platine, und da dran rumgehackt haben, so dass es auf, dass die Leute neue, die Kämpfer neue Special Moves hatten und dass das Spiel halt schneller wird. Okay. Und um dagegen halt so ein bisschen vorzugehen, hat Capcom halt das Spiel schneller gemacht und auch neue Special Moves den Charakteren geschenkt. Also Chun-Li kann auf einmal einen Feuerball, der zwar nicht über den ganzen Bildschirm geht, aber sie kann halt einen, und Dalsim, der streckende Inder, kann sich teleportieren und ein Sumo-Smash für den E-Punkt Honda, wo ich eigentlich lustig finde, dass der E-Punkt Honda heißt. Ja, ich finde es viel interessanter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er kämpft ja in Japan, also er wird ja als Japan dargestellt, aber sein Name ist ja eigentlich Edmond. Ach, er müsste eigentlich, ja, der müsste eigentlich so halb Japaner, halb Amerikaner sein. Mhm. Vom Namen her. Also, weil er heißt ja Edomondo Honda und das ist halt eindeutig ein Edmond. Ja, relativ fix. Ja. Seltsam. Und der Sumo Smash, Gott, jetzt muss ich überlegen, ach, das ist der, dass er quasi, das ist so eine, also Honda hat doch diesen Kanonen-Cannonball-Move, dass er so von links nach rechts fliegt. Mhm. Und dann Sumo-Smash ist quasi, dass er schräg nach oben springt und dann so sich runterfallen lässt. Mhm. Ein Super Street Fighter 2 Turbo bekommt er dann noch einen krassen Wurf. Verstehe. Ja. Also ich habe noch mal kurz geguckt hier zum Honda und es steht zwar nicht da, dass er irgendwie halb Amerikaner wäre oder so, aber er wurde wohl designt, um dem westlichen Publikum japanischen Kampfsport nahe zu bringen. Vielleicht ist das da auch so eine Idee gewesen, den nennen wir jetzt Edmond, weil dann können sich die besser damit identifizieren oder so. Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht, aber er ist auch so der typische Sumo-Ringer. Ja, weil er tritt und schlägt. Dann und so und ja, aber er tritt und schlägt und naja, aber er macht am Schluss, wirft er seinen Reis und die Flagge im Hintergrund von seinem Level wechselt so schön die Farben. Naja. Ja, aber ja. Das dann zu Turbo und Hyper, denke ich. Ja, dann kam Super Street Fighter 2. Mhm. The New Challengers. Genau, mit vier neuen Kämpfern. Aha. Die meiner Meinung nach, naja, obwohl gesagt haben sie nicht, aber so großartig waren sie jetzt auch nicht. Also Fei Long, so ein Hongkong Bruce Lee-Verschnitt. Thunder Hawk, ein kräftiger Indianer, den ich persönlich als Gegner, das ist so mein persönlicher Hassgegner, den habe ich irgendwie tierische Probleme. Mhm. Cammy, eine Britin, die irgendwie, also wenn das britische Militär seine Frauen wirklich so anzieht, dann sollten sie sie in keine Kampfeinsätze schicken. Ja, das ist echt, da wird das Übliche halt leider so in dem Genre auch. Ja, etwas grenzwertig. Ja. Also bei Chun-Li ist es ja auch nicht besser, muss man ehrlich zugeben. Ja, die ist ja Geheimagentin für Interpol. Ach echt? Ja, die ist chinesische Geheimagentin für Interpol. die halt diese Backstories vom Spiel sind ja noch dümmer als die Stories vom Film. Ich bin ja überrascht. M. Bison führt ja das, oh Gott, Shadow, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also der führt irgendwie so eine kriminelle Organisation an und die anderen drei Endgegner sind quasi so die Lieutenants in dieser Organisation und Chun-Li soll halt in dieses Turnier rein, um irgendwie was mit dieser Organisation Shadow Law, genau. Und M. Bison/Vega hat halt auch schon Lees Vater umgebracht. Ah ja, natürlich, der Klassiker bei Kampfspielen. Ja. Hat irgendjemand umgebracht und das muss gerecht werden. Genau. Also es ist, die Backstories sind wirklich... Abgefahrener Mist. Aber was du dann noch hier recherchiert hast, was ich lustig fand, zum Thema Super Street Fighter 2, das kam dann auf einer anderen Hardware auch. Ja, also es gibt ja, also Capcom hat mit Street Fighter 2 angefangen, das Capcom Play System einzuführen, also kurz CPS. Okay. Und zwar haben die Automaten sind ja nicht einfach normale Spielekonsolen, wo man Module reinsteckt, sondern früher war das ja immer eigene geschraubte, aufgelötete Hardware, so mit festverbauten Chips und Kram. Und mit dem CPS war es halt so, dass sie quasi einmal Hardware bauen, die sich dann in das Jammer, also das Jammer ist quasi der Kasten um die Hardware drum, eingehängt hat und darin konnte man dann so eine Art Module reinstecken. Und also das Neo Geo, was vielleicht den Hörern auch im Begriff ist, das ist ja ganz bekannt dafür, dass da quasi einmal eine Hardware gebaut wurde für die Automaten und dann hat man da so die Module reingesteckt. Das wurde dann auf so ein Heimsystem übertragen. Das wurde jetzt bei Capcom nicht auf ein Heimsystem übertragen, aber es gab halt so eine Trennung zwischen quasi Hardware und Spiel. Also weil das Spiel ja selber auch Hardware war, genau. Wenn man so will, weil es ja alles auf ROMs gebrannt war. Und mit Super Street Fighter 2 haben sie halt CPS 2 eingeführt und was mir auch neu war, dass das CPS 2 halt kein wirkliches Hardware-Upgrade war, sondern es gab wohl Probleme beim CPS 1 mit den mit Raubkopien. Aha. Dass da wohl ordentlich Bootlegging am Start war. Und sie haben dann beim CPS 2 haben sie dann Krypto eingeführt, damit die Raubkopien wohl härter werden. Und die war wohl hart genug, dass auch erst 2001 es gelungen, den Kram überhaupt zu emulieren und 2007 erst das reverse-engineert wurde, damit man es halt 1:1 im AIM abbilden kann. Schön. Ja, da haben sie ja mal was ordentlich gemacht in Sachen Krypto. Ja, und dazu kam noch, dass quasi das CPS 2 hatte eine Batterie und die hatte, also sie hieß auch die Suicide-Batterie, also die Selbstmord-Batterie. Wenn die nämlich leer war, also dieses Teil bestand halt aus dem A-Board, das war das Board mit der Hardware für den Automaten und das B-Board, das war das Spiel und die Batterie war auf dem A-Board. Und wenn die halt leer war, konntest du diesen Automaten wegschmeißen. Außer du hast Geld an Capcom gezahlt. Krass. Da kam dann der Techniker und hat eine neue Batterie eingebaut, oder was? Ja, irgendwie so. Also so, es stand in der Wikipedia. Man konnte sie wohl auch selber tauschen und den Kram überbrücken, aber eigentlich war es so geplant, dass man dann Lizenzgebühren an Capcom zahlt. Krass. Und damit hat man dann halt auch ein Problem, die Spiele zu spielen später, weil die halt irgendwann diese Batterien leer gehen. Und auf jeden Fall mit Super Street Fighter 2 haben sie halt CPS 2 eingeführt. CPS 3, nur zur Info, kam dann mit Street Fighter 3. Und das war ein wirkliches Hardware-Upgrade. Also das sieht man auch Street Fighter 3 an. Bei 2 haben sie quasi nur die Krypto reingebaut zusätzlich, verstehe. Genau, die Krypto und die Geldmachmaschine. Sprich die Batterie. Ja. Also die weiter für, dass man regelmäßig Einkommen hat. Böses Capcom. Durch die Arcades. Dann gibt es noch eine Super Street Fighter 2 The New Challengers Tournament Battle Edition. Ja, da weiß ich aber nicht genau, was das ist. Genau, was da der Unterschied ist. Nee, leider nicht. Danach kam dann halt Super Street Fighter 2 Turbo, wo sie halt, also bei Super Street Fighter 2 selber haben sie, da haben sie die Geschwindigkeit wieder runtergedreht, wie beim ganz ursprünglichen Street Fighter 2. Okay. Und bei Super Street Fighter 2 Turbo haben sie die Geschwindigkeit wieder hochgedreht. Okay. Haben halt noch so Super-Kombos eingeführt, was damals, 1994, jetzt muss ich kurz überlegen, relativ neu war. Ich glaube, es gab einige SNK-Prügler, die das schon hatten, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Jetzt musst du dem Prügel-Idioten erklären, was ist eine Super-Kombo? Eine Super-Kombo oder SNK? Erstmal Super-Kombo. Eine Super-Kombo ist quasi, man hat in der Regel eine Leiste, die sich durch irgendeine Mechanik auffüllt. Mhm. Also da gibt's halt je nach Spiel verschiedene Mechaniken, wenn man den Gegner trifft, wenn man Special Moves ausführt, wenn man einen Knopf drückt, füllt sie sich auf, wenn man blockt, wenn man, ja, es gibt so verschiedene Methoden, sie funktionieren dann auch verschieden, die Leisten. Und eine super Combo ist dann quasi, dass man halt einen noch mächtigeren Move hat, den man nur begrenzt ausführen kann, weil sich halt erst diese Super-Combo-Leiste füllen muss. Verstehe. Also das ist quasi sowas wie ein Overdrive in Guilty Gear. Ja, genau. Ah, okay. Also so ein zweiter Balken, der sich irgendwie auflädt und den man dann irgendwie in so einer Sonderaktion quasi entladen kann. Ja, genau. Und bei Super Street Fighter 2 Turbo sah es dann so aus. Also ich nannte die Dinger früher mal Shadow Move. So hießen sie auch, also so wurden sie früher auch mal genannt, weil man halt weil der Charakter so einen Schatten hinter sich hergezogen hat. Verstehe. Während er den Move gemacht hat. Und man hat den, wenn ein Kampf maximal 3 Runden hatte, konnte man den vielleicht einmal ausführen, weil sich diese Leiste so langsam aufgeladen hat. Und dann musste man auch noch unter dem Begriff Limit Break. Kann das sein? So hieß das bei Final Fantasy VII. Richtig, richtig, richtig, genau. Da kommt es her. Ja. Also es hängt alles zusammen. Ja, ja, ja, ja. Aber das, also. Die waren neu eben in Hyperfighting. Also in Super Street Fighter 2 Turbo Hyperfighting, ja. Genau. Also ich werde mich an diese Titelmonster auch nie gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich immer wieder lustig. Super Street Fighter 2 Turbo Hyperfighting. Ja, genau. Nicht zu verwechseln mit Street Fighter 2 Turbo Hyperfighting. Nee, das ist Street Fighter 2 Dash Turbo oder Street Fighter 2 Hyperfighting. Eben. Und also Turbo Slash Hyper. Es hieß auch Hyper. Super Nintendo hieß es Super Street Fighter 2 Turbo Doppelpunkt Hyperfighting. nee, nicht Super Street ohne Super. Fighter 2, also Street Fighter 2, genau, ohne Super. Nun ja, nun ja. Also man merkt, es ist alles gar nicht so einfach. Ja, genau. Dann ist ein Turbo ist noch Akuma dazugekommen, wenn man das Spiel extrem gut durchgespielt hat. Mhm. Ich kenne ehrlich gesagt die Freischaltbedingungen für Akuma in Super Street Fighter 2 Turbo nicht, damit man ihn als Gegner hat. Okay. Ich weiß, wenn man den Game Boy Advance Port spielt und ich glaube 10.000, da hat man so komische XP-Punkte, wenn man das Spiel durchspielt oder wenn man das Spiel spielt und wenn man da auf 10.000 Punkte bekommt, kann man ihn als Charakter freischalten, aber ich glaube, ich habe kein einziges Mal gegen ihn gekämpft. Mhm. Auf jeden Fall, dann kann man am Schluss gegen ihn kämpfen, ist dann so ein geheimer Endgegner, der anstatt M. Bison kommt. Und das Ding ist, dass ich bei Akuma bei dem Ding dann immer an die sagenumwobene Shenlong-Story denken muss. Ja. Shenlong war, wie du erwähnt, in seinem. Genau, der erzählt jedes Mal, wenn er gewinnt, irgendwie, du musst Shenlong besiegen, um irgendwie, was war das gleich wieder? Ja, du musst Shenlong besiegen, du musst erst Shenlong besiegen, damit du mich besiegst, irgendwie so. Ja, irgendwie so, genau. Und es hat sich dann rumgerankt, dass es einen Shenlong gibt, den man irgendwie, gegen den man irgendwie spielen kann. Mhm. Wenn ich es richtig aus meinem Gedächtnis graben kann, gab es wohl einen Automaten und wenn man da an den Dip-Switches richtig rumgedrückt hat, also die Dip-Switches sind so Schalter, so eine Art Jumper auf dem Automaten, wenn man da richtig rumgedrückt hat, konnte man den aktivieren. Okay. Angeblich. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich glaub's nicht so richtig. Also hier steht, Shenlong is a character hoax. Ja. Er basiert darauf, dass es eben eine Fehlübersetzung war. Dass da irgendwie behauptet wird, es gebe einen Shenlong in diesem Rio-Statement. Okay. Ja. Aber hieß bei Mortal Kombat nicht irgendwie auch der Typ Shenlong oder so ähnlich? Nee, der ist anders. Einer der Endgegner? Nee, warte mal, der hieß anders. Das kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen. Mortal Kombat habe ich nie viel gespielt. Ich fand Mortal Kombat immer grottenlangweilig. Also Mortal Kombat 2 habe ich mir, also Mortal Kombat ist so dieses ultra brutale Prügelspiel. Nee, der hieß Shang Tsung. Das habe ich vorhin gesagt. Genau. Ja. Also Mortal Kombat 2 habe ich mir irgendwie einmal alle Fatalities reingezogen und dann war es das mit dem Spiel. Dann war es mir zu langweilig. Irgendwie hat mich die Mechanik da nie... Also um es nochmal genau zu sagen, Ryu sagt im japanischen Original, wenn du nicht die aufsteigende Drachenfaust überkommen kannst, kannst du nicht gewinnen. Ja, und daraus haben sie eine Übersetzung, du musst Shenlong besiegen, um zu gewinnen, gemacht. Aber die aufsteigende Drachenfaust ist doch der Shoryuken, also der genau. Dragon Punch. Ja, Rising Dragon Punch. Okay. Gut. Haben sie wohl verpeilt. Ja, es gibt keinen Shenlong. Wohl mehr verpeilt, ja. okay, gut. Kein Shenlong. Auf jeden Fall, Akuma hat so ein bisschen, also für mich kratzt er an dieser Story immer dran. Ja, dann kam auch irgendwann die, nach Super Street Fighter 2 kam halt die Grandmaster Challenge. Das war ein Automat einfach nur mit sau schwer. Und ich glaube dann auch zur Turniervorbereitung, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und 2003 kam dann für den 15. Geburtstag angeblich. Aber wenn es 1991 rauskam, haut's nicht ganz hin. Also für den 15. Geburtstag, da waren irgendwie Turniere haben Turniere stattgefunden in Japan und auch vereinzelt in den USA. Da haben sie dann extra Automaten aufgestellt, Super Street Fighter 2, The Anniversary Edition. Und da konnte man dann quasi auswählen, mit welchem Charakter man spielen will. Und zwar nicht im Sinne von, ich wähle eine 16 Charaktere aus, sondern ich spiele Ken in Street Fighter 2 Turbo. Ah, okay. Und du spielst Ryu aus Super Street Fighter 2. Und die Geschwindigkeiten waren auch eben entsprechend dann? Nee, die Geschwindigkeiten waren nicht entsprechend, aber das Moveset war entsprechend. Verstehe. Weil sich die Charaktere ja so verändert haben und bestimmte Moves auch anderen Schaden und ähnliches machen, hat sich das verändert. Du konntest quasi Chun-Li aus Street Fighter 2 gegen Chun-Li aus Super Street Fighter 2 Turbo. Ja, auf jeden Fall, die Version konntest du halt gegeneinander spielen. Der Automat selber war auch in der Grandmaster Challenge Schwierigkeit. Ich hatte das Spiel für die PS2. Ich habe 3 Kreuze gemacht, als ich ein Very Easy durch war, mit nicht wenigen Continues. Ich habe gelernt, dass man den Medium Punch und Medium Kick wirklich braucht. Also ich glaube, im ersten Kampf habe ich gelernt, dass man den leichten Punch und leichten Kick wirklich braucht. Also, weil man hat ja leicht, mittel und schwer. Tritt und Schlag und die meisten Leute, denen reicht irgendwie der schwere Schlag und der schwere Tritt und vielleicht mal ab und zu noch der leichte. In Super Street Fighter 2 lernt man erst, dass man den leichten Schlag und den leichten Tritt auch braucht und etwas später lernt man auch, dass man den mittleren Schlag und den mittleren Tritt braucht. Weil die halt andere Animationslängen haben und gegebenenfalls das dann auch für Kombos wichtig wird. Und wenn man das nicht lernt, kommt man durch dieses Spiel nicht durch. Ich war dann durch Very Easy durch, dachte mir, okay, gut, steige ich mal den Schwierigkeitsgrad auf Easy und wurde gleich im ersten Kampf vom ersten Gegner sowas von übel fertig gemacht. Dass ich mir dachte so, okay, gut, das ist so nochmal schwerer als der letzte Endgegner aus Very Easy. Und ich möchte dieses Spiel gar nicht auf Normal oder Very Hard oder sowas spielen. Also es ist einfach nur übelst schwer. Hat auch dafür gedacht, dass Leute sich auf ein Turnier vorbereiten konnten, wo halt die Leute, die seit 15 Jahren Street Fighter 2 spielen, nochmal gegeneinander antreten. Und für die ist halt, wenn es dann richtig schwer ist, natürlich besser für das Training. Ja, also eher nichts für den Durchschnittsspieler. Für den Durchschnittsspieler kam dann irgendwie 5 Jahre später nochmal was. Nämlich die bis dahin lange erwartete Xbox 360-Version von Super Street Fighter 2. Das ist ja dann Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Ja, mehr Suffixe. Eben, ja. Und zeichnet sich halt dadurch aus, dass es jetzt hübsch ist und aber trotzdem noch frame-akkurat und also sie haben da irgendwie Best of Both Worlds bedient. Sowohl die Hardcore-Gamer waren halbwegs zufrieden, als auch eben die HD-Fetischisten hatten ihr Auge quasi dann bedient. Weißt du, ob man da online spielen konnte? Ja, kann man, glaube ich, immer noch sogar. Also wenn ich mich nicht täusche, dann konnte man zumindest in der Xbox-Version online spielen. Es gab so ein bisschen Gehakel um die PlayStation-Version, die da irgendwie zuerst es nicht konnte und dann, glaube ich, ein Update bekommen hat, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Okay. Aber ich erinnere mich dunkel daran, dass man das auch online spielen konnte, glaube ich. Weil sie haben ja jetzt Street Fighter 3 Third Strike vor kurzem rausgebracht. Also vor kurzem, vor ein paar Monaten. Und da war ja das Große, dass man das jetzt online spielen kann. Ja, also ich dachte, das wäre mit der Xbox Live-Version auch schon gegangen. Aber ich kann mich jetzt täuschen. Also kann ja sein. Ich habe nur irgendwie mal ein Games und so Video gesehen von dem Spiel und das war's. Mhm. Ja, also man kann auf jeden Fall online Tournaments machen. Damit steht hier. Okay. Ah, na dann, sehr schick. Leaderboards und Gedöns. Hopp. Ja. Ja, ansonsten, was man zu dem Spiel vielleicht noch sagen sollte, es gab ja einiges an Filmen zu Street Fighter. Oh ja, es gab einiges an Filmen zu Street Fighter. Einer schlechter als der andere. Nee, aber das ist ja so die Konstante bei Filmumsetzungen von Beat'em-ups. Die sind immer sehr, sehr, sehr schlecht. Also ich habe irgendwie vor kurzem nochmal den aktuellsten davon gesehen, irgendwie Dead or Alive. Oh ja, das ist ja noch schlimmer als die Street Fighter Filme und die sind echt auch schon schlimm. Na, ich fand bei Dead or Alive passen, sind aber wenigstens die Stunts gut. Ja, geht so. Ja, aber so der Street Fighter Film, der läuft irgendwie auch quasi alle 3 Monate bei RTL, glaube ich, oder bei RTL 2. Da kann man irgendwie dann auch mal sich davon überzeugen, wie schlimm das ist. Ich habe bei dem Film gar nicht verstanden, wie sie die Besetzung bekommen haben. Ja, also ja, man hat ja Jean-Claude Van Damme, man hat Raoul Julia, der ja auch bekannt ist, und Kylie Minogue. So als Besetzung, wo ich für so ein grottenschlechtes Drehbuch, also entweder muss das Spiel so überhyper gewesen sein, dass man sich dachte, naja, mit dem Film kann man sich auch seinen Namen nicht ruinieren, weil es steht halt Street Fighter drauf oder ich weiß nicht, vielleicht wie bei der Fremdenlegion. Die wurden alle besoffen gemacht und dann wurde ihnen der Vertrag drunter gelegt. Ja, wer weiß, also, vielleicht war das auch so ein Filmförderding, wo die irgendwann ordentlich Geld abgreifen konnten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der war schon echt böse. Und dann kam ja später dieser, was kam denn noch an Street Fighter? Dann kam dieser Chun-Li-Film auf jeden Fall. Street Fighter Legends oder wie der heißt, mit Chun-Li, der war ja noch schlechter. Den habe ich ja komplett ignoriert. Das heißt, ja. Du hast nichts verpasst. Ja, ich glaube es gerne. Der war noch übler. Krass. Der war noch übler. Es gab noch ein Anime, der so genau, lala. Street Fighter 2, the animated movie. Ja. Es gab eine Anime-Serie, die ich nie richtig gesehen habe. Es gab einen Manga, der auch in Deutschland rausgekommen ist. Mhm. So in Heftchenform in Deutschland. Okay. Und ja, dann gab es irgendwie in irgendeinem Jackie Chan-Film eine Street Fighter-Szene, die einfach nur abstrus ist. Okay. Also dass Jackie Chan auf einmal im Street Fighter-Automaten drin und oder ich weiß nicht, ob er im Street Fighter Automaten drin ist, weil es ist chinesisch. Er kämpft gegen Ken und wird zu verschiedenen Charakteren. Und es ist einfach nur irgendwie seltsam. Und ich dachte nur die ganze Zeit so. Ja, wir verlinken an dieser Stelle. Oh Gott, wir verlinken an dieser Stelle auf YouTube. Das ist ja. Oh mein Gott. Schaust dir gerade das Video an. Das ist aus City Hunter. Okay. Okay. Ja, das sagt mir sogar was. Ich glaube, den Film habe ich sogar mal gesehen. Aber ich kann mich sogar dunkel dran erinnern. Ja, ja. Oh, wie scheiße, ja. Heiliges Kanonenrohr. Ja. Also das muss man gesehen haben. Vor allem Jackie Chan als Chun Li ist definitiv eine Augenweide. Ja. Ja. Und dann gibt es so einen ultra krassen Kurzfilm, Street Fighter Legacy, einen Fanfilm. Okay. der so genial ist. Ich saß davor und dachte so, ja, endlich hat es jemand verstanden, wie ein Street Fighter-Film aussehen muss. Es geht eigentlich nur um einen Kampf zwischen Ken und Ryu, aber der ist halt richtig geil durchchoreografiert. Verstehe. Also den sollte man gesehen haben. Der ging damals auch gut durchs Netz vor 1, 2, 3 Jahren. Okay, werden wir auch hinlinken. Ja, definitiv eine Empfehlung. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Spieltechnisch selber sollte man vielleicht auch nochmal was, sollten wir vielleicht auch nochmal ein Wort zu verlieren, oder? Weiß ich nicht. Sprich dich aus, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ja, naja, also ich finde halt, also auch wenn ich Street Fighter 2 sehr mag, finde ich halt, spielt es sich doch relativ behäbig, vor allen Dingen, wenn man es mit modernen Spielen oder halt mit SNK spielen. Also SNK ist eine japanische Firma, die halt auch das Neo Geo rausgebracht hat und die haben Tonnen von Prügelspielen rausgebracht. Mhm. Und Street Fighter, also man merkt dem Spiel sein Alter an. Also es spielt sich doch relativ behäbig. Kombos, also wenn man mehr als ein Fünffach-Kombo hinkriegt, ohne die Super-Kombos mal mitzuzählen, ist man schon verdammt gut. Ja. Weil das System es irgendwie nicht hergibt, dass man da mehr machen kann. Special Moves, naja, geht so, sind halt jetzt mäßig viele, aber das ist ja auch nicht so schlimm, wenn man nicht irgendwie diese, wenn ich mir das anschaue, irgendwie in Samurai Shodan, irgendwie in den neuen, also in Samurai Shodan 5 oder 6, wo man dann gefühlt 40 Special Moves pro Charakter hat. Weil die kriegt man ja auch nicht auswendig gelernt. Aber ist halt relativ ausbalanciert, finde ich. Also das macht halt das Spiel definitiv aus, dass es sehr gut ausbalanciert ist. Ja, ist so quasi ein bisschen oldschool einfach und halt dementsprechend auch gut gereift auch. Ja, ja, und sie hatten ja genug Iterationen, Zeit dran zu feilen. Und es hat ja auch wirklich, wenn man es diese ganzen anderen Street Fighter Spiele, also es gab ja noch diese Street Fighter Alpha Reihe, wo sie die vor Street Fighter 2 spielt, aber nach Street Fighter 1, glaube ich. Street Fighter 1 sollte man sich gegebenenfalls mal im Video angucken, aber das war es auch. Das ist jetzt nicht so der Bringer. Wo es halt alles so auf Comic-Grafik gemacht ist und dann noch aus Final Fight, also so ein Seitenscroller, der ursprünglich mal Street Fighter 2 werden sollte, vom Capcom sind Charaktere hinzugekommen und aus anderen Capcom-Spielen noch. Und es kam ja dann erstmal mit Street Fighter 3 irgendwann so ein echter Nachfolger. Und es gab noch dieses unsägliche Street Fighter X. Oh, das sagt mir jetzt gar nichts. Ich hatte für die PlayStation 2, ich glaube, Street Fighter X Alpha oder so hieß das. Okay. Und das war Capcoms Versuch, Street Fighter auf 3D zu machen. Holy cannoli. Und sie haben übelst versagt. Also es war wirklich, das war, also ich habe es zwar schon gespielt, weil, aber es lag auch mit dran, dass es so eins meiner wenigen PlayStation 2 Spiele damals war. Aber es war schon relativ übel und es sah auch kacke aus. Also ich finde es gut, dass sie in Street Fighter 4 zwar so 3D von der Technologie also einsetzen und nicht mehr auch rein auf Pixel-Grafik, aber es halt trotzdem bei einem 2D-Prügler belassen haben. Weil 3D-Prügler spielen sich ganz anders. SNK hat das ja auch ein paar Mal versucht und ist, so was ich gelesen habe, auch immer auf die Schnauze damit geflogen. So mit Samurai Shodan in 3D oder King of Fighters in 3D. Und 3D-Prügler sind einfach, die spielen sich komplett anders. Also die Moves sind von der Ausführung andere, weil sich da alles eher so an Virtua Fighter orientiert, habe ich so das Gefühl. Also Virtua Fighter ist so der Proto-3D-Prügler, für die noch nie was davon gehört haben. Und man hat da auch weitaus weniger Knöpfe. Also bei so einem 3D-Prügler hat man irgendwie, also bei Virtua Fighter hat man gerade mal Punch, Kick und Block. Und bei sowas wie Soul Calibur hat man vertikalen Schlag, horizontalen Schlag, Tritt und Block. Und die kommen in der Regel mit weitaus weniger Attacke-Knöpfen aus und führen die Moves ganz anders aus. Bei den 3D-Prüglern. Und dadurch ist das Spielgefühl ein ganz anderes. Und dieses 2D-Prügler-Gefühl, was halt vor allen Dingen später ja mal mehr hingeht in, ich mache am besten mein 30-fach-Hit-Kombo mit und kann super hoch springen und alles, das funktioniert in 3D nicht so gut. Also irgendwie fett durch die Gegend springen. Also der 30-Combo klappt zwar noch an Tekken, aber dieses dick durch die Gegend springen, also so diese gefühlten 3-4 Meter hoch, funktioniert da nicht und ist aber eigentlich ein wichtiger Bestandteil in den 2D-Spielen. Hm. Und die Mechaniken sind halt auch ganz andere, die in den 2D, also die man in 2D-Spielen hat. Also es unterscheidet sich doch arg und sie haben halt mal versucht, Street Fighter auf 3D zu bringen und haben versagt. Okay. Ja, also es wird nicht alles zu Gold, was Capcom in Sachen Street Fighter 2 oder Street Fighter grundsätzlich anfasst. Ja. Aber so die Street Fighter 2 Serie ist bis auf wenige Ausnahmen mir dann doch relativ ordentlich geworden. Wir verweisen an dieser Stelle auf eine Ausnahme noch, nämlich die C64-Version. Oh Gott. Man will dazu gar nicht viel sagen, man will sich das nur angucken. Wir verlinken an dieser Stelle das YouTube-Video und seid stark. Die Beschreibung dazu ist wirklich gut. Warte, wie war das? They said it cannot be done. They were right. In der Tat. Also, sie haben auch in der Retro Gamer gibt so eine Ausgabe mit so einem kleinen Block, so das sucky Retro-Spiel des Monats. Mhm. Und das ist halt Street Fighter 2 für ein C64. Und Gott, dieses Spiel muss auch spielbar so grottenübel gewesen sein. Hm. Das will man nicht in die Hand nehmen. Obwohl ich also selbst der Gameboy-Port ist besser gelungen. Und der ist schon etwas fragwürdig. Obwohl wir auch letztens doch irgendwie so einen MSX-Port gesehen hatten, oder? Das war so ein Fan-Sinclair-Port, glaube ich. Ja, ganz seltsam. Street Fighter 2 wurde ja auch wirklich auf alles portiert. Wie fandest du die iPhone-Fassung? War ganz ordentlich. Also es wird halt viel einfacher dadurch, dass du diese Special-Move-Knöpfe hast. Ja, die habe ich mir halt rausgenommen. Ja, aber ansonsten ist das ganz ordentlich. Also ich habe es mit Airplay dann auf dem Beamer gespielt. Das hat durchaus was für sich. Also die Bedienung ist zwar jetzt nicht so super genau und also wenn man jetzt wirklich das mit einem gewissen Anspruch spielen will, dann will man wahrscheinlich dann Gamepad haben, zumindest wenn nicht gleich so einen richtigen dicken Joystick, wie wir irgendwie vor ein paar Folgen schon drüber geredet haben. Aber so, wenn du mal so casual in Anführungszeichen mal kurz hier einen Street Fighter anzocken willst, dann ist das schon ganz okay. Ja, das war auch mein Gefühl. Weil ich nie verstanden habe, also weil du das Joypad gerade angesprochen hast, auf dem Super Nintendo wird es ja mit Shoulder-Buttons gespielt oder auch auf der PSP oder den PlayStation-Varianten. Also wie man diese Spiele mit Shoulder-Buttons spielen kann, das ist irgendwie... Ich bin vor kurzem auf den Dreh gekommen, dass man den mittleren Schlag und Tritt auf die Shoulder-Buttons legt. Okay. Damit wird es etwas besser, weil man die halt weniger braucht als schweren Schlag und schweren Tritt. Und aber ansonsten fände ich das irgendwie grottig. Also ich komme damit überhaupt nicht klar. Da fand ich dieses Mega Drive Pad mit 2x3 Reihen oder die modernen Fighting Pads, wie sie ja heißen, viel, viel angenehmer. Tja. Aber das ist eher eine Welt, die sich mir nicht erschließt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da bin ich zu... Da bin ich einfach zu wenig Beat'em-up-Mensch. Ja. Aber so ist es. Ja, für mich hat sich so als so mein Lieblingsgenre herauskristallisiert. Habe ich auch eine Menge Yen in Japan drin gelassen in den Spielen. Ja, glaube ich gerne. Und da ist es halt richtig böse, wenn man das Ding an den Automaten spielt. Also deutsche Hörer werden ja selten den Kram auf dem Automaten gespielt haben oder so Prügelspiele auf Automaten. Man muss sich das dann so vorstellen bei so einem modernen Automaten, dass man quasi nicht zwei Spieler am selben Automaten hat, sondern sich so zwei Automaten gegenüberstehen. Mhm. Man wirft dann sein Geld ein, spielt alleine und es kann sich jederzeit jemand hinsetzen, wirft selber Geld ein und dann challenged er dich. Okay. Und der Gewinner darf weiterspielen. Und wenn du dann selber halt weiterspielen willst, musst du selber wieder Geld einwerfen, um den wieder zu challengen. Also du kannst quasi, wenn da jemand dran sitzt, kannst du selber nicht alleine spielen so richtig. Und was natürlich super ist für die Automatenhersteller oder für die Spielhallen, weil du halt ewig viel Geld reindampst. Aber es ist schon ein bisschen frustrierend, wenn du irgendwie so denkst, so Sonntag, ich spaziere durch Akihabara, denk mir so, ich spiele noch eine Runde irgendwas, setz mich hin, spiele. Und also Akihabara ist so dieses Nerdparadies in genau, das Nerdviertel. Gibt's ja nochmal in kleinerer Fassung in Shinjuku, aber Akihabara ist so das Große und da ist auch das Sega Gaming Center und da treffen sich halt so krasse Spieler am Sonntag. Also es gibt da so, wenn man irgendwie Tekken spielen will, sollte man wohl nach Yokohama gehen. Da werden dann auch die Tekken-Beta-Tests gemacht. Und da treffen sich die krassen Spieler und wenn man sich da hinsetzt und spielt, wird man halt gechallenged von ziemlich krassen Leuten und die machen dann einen auch platt und man hat echte Probleme oder man wird echt wie Geld los, wenn man dann so ein bisschen weiterspielen will. Ja, das ist bei uns ja irgendwie nie so Kultur geworden. Ja, leider. Tja. Leider. Dadurch, dass die Glücksspielautomaten ja erst ab 18 sind und die Videospielautomaten irgendwie immer mit den Glücksspielautomaten zusammenstanden, war das ja nie was. Und dann kam ja noch die Sache mit Altersfreigaben und so dazu. Dass wir so ein stringentes System haben. Also in Japan habe ich irgendwie House of the Dead 3 hat sich auf einmal ein 10-Jähriger zu mir gespielt und mit mir gespielt. Das wäre in Deutschland undenkbar. Ja. Ist natürlich auch die Frage, ob man das so gut findet, wenn ein 10-Jähriger House of the Dead 3 spielt, aber nur ja. Auch er soll mit einer Schrotflinte Zombies abschießen, wenn er dran Spaß hat. Ja, eben. Das ist sowieso nicht so. Ja, ja. Ja, was ist in Japan, ist diese Videospielhallenkultur eh total seltsam. Weil, also man hat ja dieses Pachinko, dieses Glücksspiel, was so eine Mischung aus Flipper, Plinko und einem Düsentriebwerk. Von der Lautstärke, ja. Ja. Also man schießt so, man kauft Kugeln, kann einstellen, wie stark, in welchem Winkel diese Kugel rausfliegt und dann klackert sie durch und löst gegebenenfalls, je nach Automat gewinnt man entweder neue Kugeln dazu oder löst so einen quasi so einen wie bei einem einarmigen Banditen, so eine Rotation von irgendwas aus, was dann Gewinne auszahlt. Das sind dann auch wieder Kugeln und mit den Kugeln kann man sich dann quasi Gewinne kaufen und in der Regel gibt's dann zwei Häuser weiter jemanden, der halt diese bestimmte Art von Kugelschreiber, die man da gewonnen hat, gegen sehr teuer ankauft. Weil Glücksspiel in Japan verboten ist, so ja, an sich. Da kommen sie außen rum, um diese ganze Geschichte. Ja, und das Ding ist halt, dass die Eltern am Wochenende halt Pachinko spielen gehen und die Kinder dann halt in die Spielhalle, die direkt angeschlossen ist, Videospiele spielen an den Automaten. Ja. Ist so der Familienausflug am Wochenende. Hätte ich auch mal gut gefunden damals. Ja, aber hierzulande ist das halt nicht so. Aber bevor wir uns jetzt noch irgendwie weiter verquatschen, ja, weil wir sind ja gerade schon ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen ja. Thema, Street Fighter, können wir eigentlich auch mal so langsam den Sack zumachen, denke ich. Ne? Also genau. Fazit ist, glaube ich, Street Fighter kann man immer noch spielen. Also jetzt gerade so im Vergleich von den Retro-Spielen, die wir sonst so gespielt haben, ist es eher noch ein zugänglicherer Titel, hätte ich das Gefühl, oder? Siehst du auch so? Ja, definitiv. Also den kann man immer noch sehr gut heute spielen. Ja, und man muss auch nicht viel Zeit mitbringen. Man kann irgendwie mal kurz 10 Minuten spielen und hat viel gesehen dann schon. Und ja, also ist eine Empfehlung, denke ich. Ja, und kann genauso stundenlang, kann für Training ohne Ende Zeit reinhämmern, wenn man will. Ja. Ja, kann man definitiv spielen. Ja, ist halt immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Ja, ich find's gut, aber ich bin jetzt da kein Hyper-Fan von, aber Hyper-Super-Turbo-Fan quasi. aber sollte man gespielt haben, ist einer der Klassiker. Ja. Und damit kannst du uns dann auch schon verraten, was wir dann jetzt für nächste Woche oder für die nächsten 2 Wochen für eine Hausaufgabe haben. Ja, das nächste Spiel ist dann von Kojima Hideo, den die meisten sicherlich von Metal Gear Solid kennen. Mhm. Wir nehmen uns aber ein Text-Adventure mit Auswahlmöglichkeiten, nicht mit Eintippen vor. Mhm. Snatcher. Mhm. Spielt in einer nahen Zukunft, so einer Cyberpunk-Welt. Man spielt einen Agenten, der quasi diese Snatcher finden soll, weil die eine Plage für die Menschheit geworden sind. Ja, also so ein bisschen Blade Runner vom Macher von Metal Gear. Ein Werk, das bei uns nicht so viel Beachtung gefunden hat, weil es eben lange auch nicht verfügbar war und nur als Import. Und wir gucken uns das mal an. Genau. Konsolen. Ich vermute mal, dass für 95% der Hörer nur eine Fassung in Frage kommt. Das ist die für Sega CD. Mhm. Das ist die einzige Fassung, die auf Englisch ist. Mhm. Also englische Sprache, englische Bildschirmtext und alles. Alle anderen Fassungen sind auf Japanisch. Mhm. Englische Sprache, japanische Sprachausgabe, japanische Bildschirmtexte. Und es gibt Rätsel, wo man sich japanischen Kram merken muss und hinschreiben muss. Also ohne Japanischkenntnisse, ohne fortgeschrittene Japanischkenntnisse kommt man durch dieses Spiel nicht durch. Verstehe. Und man verpasst auch einen Großteil der Story, wenn man nicht ein ordentliches Hörverständnis hat. Von daher sollte man zur Sega-CD-Fassung greifen. Ansonsten gibt's für die PlayStation, für den Saturn, für PC Engine, für alles, was irgendwie ein CD-Laufwerk hatte, gibt's irgendwie Snatcher. Also für alles etwas Ältere gibt es Snatcher auf Japanisch. Hm. Plus die eine US-Fassung, die so ein bisschen abgeändert ist von den Bildern, aber und an einer Stelle von der Handlung, aber da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber. Genau, da gehen wir dann ins Detail. Und bis dahin habt ihr da immer die Hausaufgabe, da reinzugucken. Und wir sagen einfach schön weiterspielen und auf Wiederhören. Genau, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.